Auf Fürstengunst verzichte ich und auch auf die Puderlocken, der Muff von Staub und Weihrauchduft genügt mir nicht mehr. Ich will das wahre Leben spüren. Es hat dicke rote Lippen, es riecht nach Wein und wärmt mich in der Nacht. Es flüstert, weint und lacht. Die Frage ist bloß, wie wird man seinen Schatten los? Wie sagt man seinem Schicksal nein? Wie kriecht man aus der alten Haut? Wie kann man je ein anderer sein? Wen soll man fragen, wenn man sich selber nicht versteht? Wie kann man frei sein, wenn man seinem eigenen Schatten nie entgeht? Was soll mir die Unsterblichkeit? Vor dem Sterben will ich leben. Der Grabgeruch, der Lorbeerruft betäubt mich nicht mehr. Was ist die schönste Sinfonie gegen einen weichen Busen? Kein Geigenklang kann je so zärtlich sein wie eine Hand im Haar. Die Frage ist bloß, wie wird man seinen Schatten los? Wie lässt man alles hinter sich? Wie jagt man sein Gewissen fort? Wie flieht man vor dem einen nicht? Wie kann man flüchten, wenn man sich selbst im Wege steht? Wie kann man frei sein, wenn man seinem eigenen Schatten nie entgeht? Angst, die mir den Atem raubt, Blei auf meinen Schultern, Schweigen, das mir Fragen stellt und keine Antwort gibt auf mein Warum. Unsichtbare Blicke, an denen ich ersticke,